Nach mehreren hier vorliegenden Berichten fällt der seit einigen Wochen sendende Schwarzsender Gustav Siegfried I, der allabendlich mehrere Minuten vor der vollen Stunde des 30-Meter-Bandes sendet, besonders gut in das ganze Reichsgebiet ein. Nach umlaufenden Gerüchten zu urteilen, wird er auch des Öfteren gehört. Er versucht, den Anschein zu erwecken, durch seine betont antibolschewistische Haltung und zur Schau getragene intime Kenntnis von Parteipersönlichkeiten, als ob es sich um den Sender einer Opposition innerhalb der NSDAP handele. Im Besonderen hat sich der Sender in der letzten Zeit mit den Personen des Reichsorganisationsleiters Dr. Ley, des Reichsführers SS Himmler, des Reichspropagandaministers Dr. Goebbels, des Reichsstatthalters Baldur von Schirach und anderen beschäftigt. Charakteristisch ist für seine Sendungen ein sich in unqualifizierten Ausdrücken ergehender Umgangston, mit dem er Personen und Einrichtungen des Großdeutschen Reiches beschimpft. In den hier vorliegenden Berichten wird mit Verwunderung festgestellt, dass es den deutschen zuständigen Stellen nicht möglich sei, den Sender GS1 nachhaltig zu stören. Und einen Monat später wurde von der SS gemeldet, dass Gustav Siegfried I wieder öfters gehört worden war, zum Beispiel in Linz, Hamburg und Bayreuth. Der Sender sorgte weiter für Unruhe, besonders dort, wo Kurzwellenempfänger zu den selbstverständlichen Kommunikationsgeräten gehörten, etwa bei der Marine. So wandte sich das Kommando der Marinestation der Ostsee in Kiel am 30. Juli 1941 mit einem kuriosen Vorschlag an die Abwehrabteilung des Oberkommandos der Wehrmacht. Offenbar erschreckt hatte man 4 Tage vorher eine Sendung des Chefs gehört und durch Angaben, die nicht den Tatsachen entsprachen, bemerkt, dass es sich um einen feindlichen Sender handeln müsse. Da anzunehmen ist, dass diese Sendungen trotz der strengen Verbote durch zahlreiche Deutsche abgehört werden und da die zunächst durchaus glaubhaft klingenden Angaben auf den zumeist kritiklosen und für die Gerüchte aller Art empfänglichen Hörer einen gewissen Eindruck machen werden, darin liegt im Gegensatz zu den sonst zum Teil sehr plumpen Propagandamethoden des Feindes die Gefährlichkeit dieses Senders, regt das Stationskommando eine Gegenaktion an. Diese könnte in der Weise erfolgen, dass jeder dieser Sendungen unmittelbar eine Entgegnung auf der gleichen Welle folgt, die an die Worte der Feindpropaganda ohne Pause anknüpft und in ähnlicher Tonart die vergangenen Ausführungen lächerlich macht. Sefton Delmer hätte sich gefreut, wenn dieser Vorschlag in die Praxis umgesetzt worden wäre. Erst den Feindsender hören und dann die Entgegnung aus dem Propagandaministerium. Eine bessere Werbung wäre gar nicht möglich gewesen. Es ist kein Wunder, dass das Oberkommando der Wehrmacht nicht auf den Vorschlag einging. Einmal allerdings sah sich eine NS-Größe genötigt, auf ein Gerücht, das Gustav Siegfried I gestreut hatte, zu reagieren. Der Chef hatte nämlich behauptet, dass der Reichsorganisationsleiter Ley nicht mit den jedem Volksgenossen zugewiesenen Lebensmittelrationen zufrieden gewesen sei und für sich die üppigeren Diplomatenrationen beansprucht hatte. Das dementierte Ley in einer Art Gegendarstellung am 12. Oktober 1943 in der Goebbels-Zeitschrift Angriff, selbstverständlich ohne die Quelle des Gerüchts zu nennen. Die Falschmeldungen, die der Chef allabendlich absetzte, fanden offensichtlich weite Verbreitung. Trotzdem musste er den Rundfunktod sterben, denn unterdessen waren die deutschen Armeen an verschiedenen Frontabschnitten in die Defensive geraten. Und das erforderte eine Neuausrichtung der schwarzen Propaganda. Sie sollte sich jetzt stärker auf die SS und die Wehrmacht konzentrieren. Sefton Delmer: Bis zum Oktober 1943 noch trotzte Gustav Siegfried I der Gestapo und verpestete den Äther mit dem Gift seiner Sendungen. Dann entschied ich, dass wir den Corporal Sanders, also Peter Seckelmann, an einer anderen Stelle besser gebrauchen konnten. So musste der Chef dann sterben. Er musste endlich geschnappt werden. Und ausgerechnet bei seinem Tod passierte dem Chef der einzige böse Ausrutscher seiner langen Karriere. Denn er starb zweimal. Ein Toningenieur, der nicht Deutsch verstand und von dem abschließenden Charakter dieser Sendung nichts wusste, wir hatten mit einer Maschinengewehrsalve und einem triumphierenden »Hab ich dich endlich erwischt, du Schwein« geendet, hielt sich an das gewohnte Schema und brachte eine Stunde später die Platte noch einmal.